ist ein Lehrer und Papst ist ein Gelehrter. So genannt hier schreibt Bücher, seine Fernsehen und der Klang des Gescherzes. Immer kritisch und politisch, Marx und Lenin auf dem Dach. Durch Steuern, Pass, Degrafanz und macht den Bullen gerne Platz. Ihr seid nicht das linke Spießer. Frage mich, was habt ihr früher? Ihr seid nicht das linke Spießer. Ihr habt nichts dazu gelernt. Ihr seid nicht das linke Spießer. Eines hört ihr uns schon über uns. Sind wir mal aggressiv, seid ihr auf einmal konservativ. Sozialarbeiter und Student, ihr seid so frei und unverklemmt. Ihr seid sozial und sehr brav, verhabt euch dem System verkauft. Und wenn bei euch mal alles stinkt, das Glamour euch zum Altruf senkt, fahrt einfach nach Indien, dann fragt man höher als jeder. Ihr seid nicht das linke Spießer. Frage mich, was wart ihr früher? Ihr seid nicht das linke Spießer. Ihr habt nichts dazu gelernt. Ihr seid nicht das linke Spießer. Eigentlich wart ihr das schon immer. Und sind wir mal aggressiv, seid ihr auf einmal konservativ. Sozialarbeiter und Student, ihr seid so frei und unverklemmt. Ihr seid sozial und sehr gut drauf, da habt ihr im System verkauft. Und wenn bei euch mal ist, steckt das Glamour euch zum Anzug senkt. Fahrt ihr einfach nach Indien, dann fragt man höher als jeder. Ihr seid nicht ein linker Spießer. Frag mich, was wart ihr früher? Ihr seid nicht ein linker Spießer. Ihr habt nichts dazu gelernt. Ihr seid nicht ein linker Spießer. Eigentlich wart ihr das schon immer. Und sind wir mal aggressiv, seid ihr auf einmal konservativ.